WDR 5. Neugier genügt. Die Journalistin Yohaly Reséndiz ist eine unermüdliche Kämpferin für die Rechte einer der verwundbarsten Gruppen der mexikanischen Gesellschaft. Kinder, die zu Opfern von Gewalt geworden sind. Sie wird mit dem Tode bedroht, weil sie über Päderastenringe berichtet hat. Wir sind am Telefon mit ihr verbunden. Ich danke ihr für ihren Mut. Hallo Marta, wie geht's? Ich habe vorgestern über Twitter Drohungen bekommen. Außerdem haben sie persönliche Informationen über mich veröffentlicht und angekündigt, dass sie in meine Wohnung kommen werden, um mich zu töten. Die mexikanische Hörfunkmoderatorin Marta Sandoval hat ihre Kollegin Yohaly Reséndiz in ihre Vormittagssendung eingeladen, um über die Morddrohungen zu sprechen, die Yohaly erhalten hat. Angst gehört zum Alltag mexikanischer Journalisten. Und auch in der internationalen Presse reißt die Serie der grauenvollen Schlagzeilen aus Mexiko nicht ab. Doch davon will sich Yohaly Reséndiz nicht anstecken lassen. Jeden Tag verschwinden Frauen und jeden Tag werden Frauen ermordet. Die meisten meiner Berichte haben mit der fehlenden Sensibilität der Männer gegenüber den Frauen zu tun. Es kann doch nicht sein, dass die Männer ihre Frauen schlagen. Es kann nicht angehen, dass Männer Frauen weiter erniedrigen und entwürdigen, wegen dieses Machismo, der in den mexikanischen Familien existiert. Auch in Mexikos Medienwelt haben Frauen einen schweren Stand. Doch Yohaly hat sich durchgesetzt. Seit Jahren ist sie eine beliebte Reporterin, die zur besten Sendezeit mit engagierter Berichterstattung für Aufmerksamkeit sorgt. Ihr hartnäckiges Engagement wird auch von männlichen Kollegen anerkannt. Der Kameramann, mit dem Yohaly gern zusammenarbeitet, heißt Miguel Angel Andrease. Ich kenne Yohaly seit 14 Jahren. Miguel Angel Andrade, Camarógrafo, Yohaly Reséndiz, Cadena 3 Noticias. Sie ist wie eine Kriegerin. Es gibt viele Reporter, aber keiner ist wie sie. Sie wühlt sich hinein in die Nachricht. Sie verbindet die journalistische Arbeit mit der Unterstützung der Opfer, über die sie berichtet. Für sie geht die Recherche so lange weiter, bis eine Lösung gefunden ist. Dies ist der Markt Benito Juárez. Als kleines Mädchen bin ich immer hierher gekommen. Yohaly ist in einer ärmlichen Siedlung im Süden von Mexiko-Stadt aufgewachsen. Von dort war es ein sehr langer Weg bis in die Redaktion. Als meine Familie in diese Siedlung zog, wusste ich sofort, dass ich nicht mein Leben lang hier bleiben möchte. Ich will den Ort nicht schlecht reden oder die Menschen, die hier leben, aber ich wollte einfach anderes kennenlernen. Gerne wäre ich auf eine Privatschule gegangen, aber das Geld hat nur für eine öffentliche Schule gereicht. Ich wusste, dass ich ohne Bildung ein Niemand bleiben würde. Deshalb habe ich mich an die Schule geklammert, an den Unterricht. Auf der Straße habe ich Käse verkauft und auf dem Markt Unterwäsche. Schon als kleines Mädchen habe ich das Leben der Leute kennengelernt. Die Ungerechtigkeiten, die sie ertragen müssen, weil sie kein Geld haben, keine Kontakte und keinen Anwalt. Keine 100 Meter vom Markt entfernt steht Yohalys Elternhaus. Dort wohnen heute zwei ihrer Schwestern und eine Nichte. Meine Tante ist eine mutige Frau. Trotz der Situation im Land geht sie viele Risiken ein. Denn in Mexiko gibt es keine Meinungsfreiheit. Manchmal habe ich große Angst. Dann sage ich ihr, du musst auch an uns denken. Aber sie möchte den Menschen helfen. Sie hat ein großes Herz. Immer wieder habe ich Probleme mit meinen Vorgesetzten. Sie sagen, ich sei problematisch und rebellisch. Aber mir ist wichtig, dass die Opfer von Gewalttaten wissen, sie sind nicht allein. Sie werden gehört und jemand setzt sich für sie ein. In ihrer Berichterstattung konzentriert sich Johali auf Einzelschicksale. Sie erzählt von den Opfern, die sich hinter den Statistiken über Gewalt und Verbrechen verbergen. Wenn du dich in Mexiko für den Journalismus entscheidest, weißt du, worauf du dich einlässt. Wenn du gut sein willst, musst du Risiken eingehen. Sonst bist du einfach nur einer von vielen. Als die Drohungen gegen meine Tante begannen, war ich sehr erschrocken. Da standen schockierende Sachen. Diese Leute haben mehr als ein paar Schrauben locker. Um ehrlich zu sein, wir alle haben große Angst, weil wir nicht wollen, dass ihr etwas passiert. Aber seit unsere Adresse veröffentlicht wurde, geht es nicht mehr nur um die Sicherheit von Johali Resendiz, sondern auch um die ihrer Familie. Nach Pakistan und dem Irak gilt Mexiko als der weltweit gefährlichste Arbeitsplatz für Journalisten und belegt auf dem amerikanischen Kontinent Platz 1 in dieser traurigen Statistik. Der Lateinamerikanische Journalistenverband berichtet für das Jahr 2014 von mindestens 10 ermordeten Journalisten und 22 verschwundenen Medienschaffenden aus Mexiko. Der Verband bezeichnet diese Verbrechen als Angriffe auf die Presse- und Redefreiheit. Mein Name ist Victor Ruiz Arrasola. Mein Name ist Victor Ruiz Arrasola von der Vereinigung Das Haus der Rechte des Journalisten. In Mexiko werden Journalisten gewaltsam angegriffen, um sie einzuschüchtern und um zu verhindern, dass sie weiter über die Themen schreiben, die einigen Leuten Probleme bereiten. Wenn ein Journalist angegriffen wird, bekommen auch andere Angst und beginnen, sich selbst zu zensieren. So erreichen diese Leute ihr Ziel, die Stimmen der Journalisten zum Schweigen zu bringen. Die Presse wird stumm geschaltet. Ich bin Gabriel Soto und habe lange für die Städtische Menschenrechtskommission der Hauptstadt gearbeitet. Angst liegt in der Luft. Journalisten wissen nicht, ob sie durch die Veröffentlichung ihrer Artikel in Gefahr geraten könnten. Man weiß ja nie, wer sich über was ärgert. Du fragst dich, könnte es sein, dass jemand wütend ist, weil ich dieses oder jenes Foto einer Schießerei veröffentlicht habe? So entsteht eine Atmosphäre der Selbstzensur. Die Zensur ist furchtbar. Für mich ist sie sehr schmerzhaft. Ich versuche, meine Geschichten so zu erzählen, wie sie wirklich passiert sind. Natürlich kennen auch wir Reporter nicht die absolute Wahrheit, aber auf der Suche nach ihr können wir viele Werkzeuge nutzen. Doch wenn du dann das Ergebnis deiner Arbeit in der Redaktion vorstellst, sagt dir womöglich jemand von der Geschäftsführung, dieser Abschnitt muss raus, der wird gestrichen. Aber damit verliert die Geschichte an Wert. Ich antworte dann, wenn das so ist, bekommst du meine Geschichte nicht. Und dann kommt wieder die alte Leier, ich sei streitsüchtig. Mir wird vorgeworfen, ich würde mich nicht unterordnen und keine Regeln einhalten. In diesem Geschäft musst du dich Tag für Tag gegen die Mächtigen durchsetzen. Die Atmosphäre der Angst verhindert objektive Berichterstattung. Aber wenn Journalisten nicht objektiv berichten, verlieren sie das Vertrauen der Bevölkerung. Wenn jemand eine Geschichte erzählt und dir ein paar Dokumente zeigt, prüfst du als Journalist, ob diese Geschichte wahr ist. Aber einige Medien lassen sich darauf ein, aus der Perspektive der Täter zu berichten. Das ist schlimm für die Opfer. So verlieren sie das Vertrauen in die Medien und glauben nicht mehr an die Arbeit der Reporter. Sie halten uns für käuflich, für korrupt. Johali will solidarisch mit den Opfern sein. Oft nennt sie die Namen von Tätern und macht sich so Feinde auch in ihrer eigenen Redaktion. Letztes Jahr hatte ich noch eine eigene Nachrichtensendung im Fernsehen. Ich habe über ein Regierungsmitglied berichtet und über einen Gouverneur, die beide einen Kindermörder beschützt haben. Nachdem mein Bericht ausgestrahlt worden war, rief der Gouverneur den Sender an und beschwerte sich über meine Arbeit. Daraufhin wurde mir der Sendeplatz weggenommen, obwohl ich die Wahrheit gesagt habe. Es ging um das Schicksal eines Kindes, das von seinem Stiefvater ermordet worden war. Der zuständige Richter hatte zu Presseleuten gesagt, er würde den Täter laufen lassen, obwohl der das zweijährige Kind an den Füßen gegriffen und zweimal auf den Boden geschlagen hatte. Der kleine Schädel war zerbrochen. Auf die Mutter hörte niemand. Der Richter hat den Täter geschützt, weil seine Anwälte Freunde des Gouverneurs waren. Nachdem Johali ihre eigene Nachrichtensendung verloren hat, sind das Internet und die sozialen Netzwerke für sie zu wichtigen Medien geworden, um ihre Geschichten öffentlich zu machen. Anfangs war ich sehr frustriert. Es gab Tage, an denen ich nicht aus dem Bett kam, weil ich dachte, was soll ich machen? Ich habe ja keine Kamera mehr. Wie soll ich jetzt meine Geschichten erzählen? Aber dann habe ich mich mit den sozialen Netzwerken beschäftigt, Twitter und Facebook. Ich habe meinen eigenen Blog eröffnet. Er heißt Periodismo a toda prueba, ungebremster Journalismus. Immer mehr Journalisten schließen sich in Mexiko zusammen, um sich gegenseitig ein wenig Sicherheit zu bieten. Dabei werden sie von Kollegen aus größeren Organisationen unterstützt, wie zum Beispiel dem mexikanischen Ableger von Article 19. Der Name dieser weltweit operierenden Organisation mit Sitz in London bezieht sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, deren 19. Artikel die Meinungsfreiheit garantiert. Ich bin Francisco Sandoval Alarcón. Seit 2 Jahren dokumentiere ich für Artículo 19 Drohungen gegen Journalisten. Johali habe ich im vergangenen Jahr kennengelernt, nachdem ich schon länger ihren Blog in den sozialen Netzwerken verfolgt hatte. Zuerst erfuhr ich von den Problemen in ihrem Fernsehsender. Später begannen die systematischen Drohungen mit Fotografien und Videos von zerstückelten Frauenkörpern. Man wollte sie einschüchtern. Die Medienunternehmen helfen ihren bedrohten Journalisten häufig nicht. Das kann man zwar nicht rechtfertigen, aber es gibt Gründe. Wieso tut das Presseunternehmen nichts? Weil es von der Werbung abhängig ist. Und ein großer Teil dieser Werbung wird vom Staat bezahlt. Jahrzehntelang galt Mexiko-Stadt als die bevölkerungsreichste Metropole der Welt. In dem Verkehrschaos verbringt Johali mit ihrem alten, angerosteten Auto täglich meist mehrere Stunden. Wir sind auf der Fahrt in die Siedlung Santa Maria la Rivera. Dort werden wir Esther treffen, eine Frau, die den Vater ihres Sohnes angezeigt hat. Der Mann hat sich an dem Kleinen sexuell vergangen. Von den zuständigen Behörden wird Esther seit 3 Jahren ignoriert. Dann hat sie über eine dritte Person meine Telefonnummer bekommen und mich angerufen. Wir werden sie und ihren Sohn in einem Zentrum treffen, in dem die beiden psychologische Unterstützung bekommen. Esther ist eine zurückhaltende Frau, schlank, geradezu zierlich. Zugleich wirkt sie zäh und hartnäckig. Sie versucht alles, was in ihrer Macht steht, um ihren Sohn vor den Übergriffen des Vaters zu beschützen. Haben Sie mit dem Vater gesprochen? Nein. Hier, wo ich psychologische Hilfe bekomme, haben sie mir gesagt, ich solle ihn nicht provozieren. Bei diesen Männern weiß man nie, wie sie reagieren, wenn sie entdeckt werden. Mir wurde gesagt, tun Sie so, als sei nichts passiert. Das war ein Martyrium für mich. Ich hatte immer Angst, bis ich es endlich schaffte, zu Hause auszuziehen. Ich konnte nicht zulassen, dass dieser Mann meinen Sohn weiter misshandelt. Ich bin zur Staatsanwaltschaft gegangen. Aber dort dreht sich alles ums Geld. Die haben den Fall auf Eis gelegt, weil sie sagten, dem Jungen fehle nichts. Die Psychologin hat ihn einmal angeschaut und geschrieben, er sei gesund, intelligent und unverletzt. Eine Ärztin hat ihn kurz untersucht und meinte, alles sei in Ordnung. Das reichte als Beweis. Daraufhin wurde der Fall in die Schublade gesteckt. Aber es sind nicht nur die staatlichen Behörden, die Esthers Anliegen ignorieren. Auch in ihrer Kirche findet sie keinen Trost. Als ich einmal mit einem Priester gesprochen habe, hat er mir gesagt, ich solle viele Gebete sprechen und um den Segen für diesen Mann bitten, der so verloren ist. Ich bin zu meiner Kirche gegangen, in der Hoffnung auf wirkliche Ratschläge. Aber der Priester hat mir nur gesagt, ich solle beten. Das tue ich natürlich sowieso. Da war es dann wieder. Dieses Gefühl der Ohnmacht. Die katholische Kirche ist auch heute noch eine der einflussreichsten Institutionen in der mexikanischen Gesellschaft. sie hätte die Möglichkeit, einen deutlichen Beitrag zu leisten, dass Journalisten ohne Angst ihrer Arbeit nachgehen können. Johali meint, das Schweigen der Bischöfe mache sie zu Komplizen der zunehmenden Gewalt. Das ist natürlich eine große Frustration. Du gehst zu deiner Kirche und hoffst auf Antworten, aber du bekommst unsensible Ratschläge. Da gibt es dann keinen großen Unterschied zwischen den staatlichen Autoritäten und den Kirchenoberen. Es gibt keine Gerechtigkeit für die Opfer. Die Kirchenoberen haben sich daran gewöhnt, in der Kuppel der Macht zu leben, wo die Menschen eine Bildung an Privatschulen genossen haben und zu der Oberschicht Mexikos gehören. Die Kirche ist ein Teil dieses Zirkels, in dem es unangenehm ist, bestimmte Themen anzusprechen. Man will ja auch nicht seinen Platz am Tisch der Macht gefährden. Schwester Leticia Gutierrez, Missionarin und Direktorin einer Flüchtlingsorganisation, kritisiert, dass sich die Kirchenoberen nicht für die bedrohten Journalisten einsetzen. Es gibt dieses verquere Denken, dass die Kirche sich nicht in die sozialen Probleme der Menschen einmischen soll, weil das schnell politisch wird. Und Politik und Religion sollten angeblich strikt getrennt bleiben. Das halte ich für eine der schlechtesten Rechtfertigungen, an die sich ein Priester halten kann, um nicht Stellung für die Opfer zu beziehen und für die Menschen, die in diesem Land misshandelt werden. Ich habe die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens erzählt, das von einem Kongressabgeordneten misshandelt wurde. Der Politiker hat sie eindeutig vergewaltigt. Aufgrund meines Berichts verlor er sein Amt und hat heute keine politische Zukunft mehr. Er wird den Namen Johali Resendiz nicht vergessen. Er weiß, was er dem Mädchen angetan hat, aber er wird nicht denken, ich muss für das bezahlen, was ich getan habe. Nein. Er wird sagen, wegen dieser Reporterin habe ich meine Arbeit verloren. Wegen ihr bin ich kein Abgeordneter mehr, kein Ratspräsident. Monatelang hatte Johali von ihrer Redaktion keinen Rechercheauftrag mehr bekommen. Dann endlich wurde ihr wieder ein Kamerateam zur Verfügung gestellt. Für eine Berichterstattung aus Iztapalapa. Es handelt sich um einen Routinebericht über einen religiösen Umzug in diesem Stadtteil, der für seine ausufernde Jugendkriminalität bekannt ist. Der Umzug wird von einem großen Polizeiaufgebot bewacht. Dort drüben steht Raul. Er ist ein Reporterkollege. Wir mögen uns sehr und haben schon viele komplizierte Fälle gemeinsam recherchiert. Mit ihr zu arbeiten ist extrem, sehr aufregend. Sie schaut nicht nach links und rechts. Wir gehen überall hin, egal wo. Wir fahren in die gefährlichsten Siedlungen, von denen alle wissen, dass dort Killer sind. Oder wir fahren mitten in ein überschwemmtes Gebiet. Solche Sachen. Sie ist zwar eine Frau, aber das ist ihr egal. Um die Arbeit zu machen, geht sie überall hin. Routiniert stellt sich Johali vor die Kamera und spricht die Nachricht ein. Guten Abend, wir befinden uns hier im Herzen von Iztapalapa, dem Ort, an dem die Passion Christi nachgespielt wird. Es ist ein Ort, zu dem die Menschen auf der Suche nach Trost kommen, auf der Suche nach ein wenig Frieden, auf der Suche nach den Worten der Bibel, die beschreiben, was vor sehr vielen Jahren geschehen ist. Johali hofft, dass sich die Dinge in Mexiko ändern werden, dass die Menschen aufstehen und sich gegen die Missstände im Land wehren. Einmal habe ich darüber berichtet, dass ein Vater seine Kinder getötet hat, weil er ihnen nichts zu essen geben konnte. Aber solche Geschichten sind der Regierung egal. Die da oben interessieren sich nicht für all die Arbeitslosen. Die Politiker stehlen riesige Summen und füllen ihre eigenen Taschen. Man kann so wütend werden, wenn man sieht, wie die Funktionäre Millionen Pesos verdienen, wie sie sich Privatflugzeuge kaufen, teure Autos, riesige Villen, Wohnungen in Miami. Deshalb sagen die Mexikaner, ja basta. Es reicht. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.